Mein Name ist Prometheus. Ich darf nicht erwarten, meine Herrschaften, dass Sie sich meiner noch erinnern. Es ist schon zu lange her. Gestatten Sie deshalb einen kleinen Hinweis. Ich erfand für Sie ein paar Feuer. Man sagte mir eines Tages, ich solle mich um die Menschen kümmern, und ich kümmerte mich um sie. Ich brachte das Feuer. Übrigens tat ich das nicht ungestraft. Zeus ließ mich im Kaukasus an einen Felsen schmieden, und jeden Nachmittag gegen 5 Uhr kam ein Adler vorbei. Ich musste meine Weste aufknöpfen, und der fraß dann von meiner Leber. Oh, meine Herrschaften, sie schmerzt mich heute noch, meine Leber. Meine Damen und Herren, meine Bescheidenheit ist mit mir durchgegangen. Entschuldigen Sie mich, ich spreche zum ersten Mal öffentlich. Jetzt aber geht meine Offenheit mit mir durch. Meine Damen und Herren, ich habe mich um die Menschen viel mehr gekümmert, als ich gesagt habe. Ich habe für die Menschen viel getan. Ich habe sie leidenschaftlich, hingebungsvoll und trostlos geliebt. Ich habe so viel für die Menschen getan, dass ich ebenso gut sagen könnte, ich hätte sie erst gemacht, denn was waren sie vorher? Nun, ich werde später darauf zurückkommen. Ich habe inzwischen auf der Höhe des Kaukasus festgestellt, dass Ketten, Fesseln, Zwangsjacken, Brustwehren und andere Skrupel mich alles in allem nur lähmen. Und so habe ich mich, um die Lage zu wechseln, auf der linken Seite hochgestemmt, den rechten Arm ausgestreckt und bin nach Paris gegangen. Es ist ein Herbsttag, so zwischen 4 und 5 Uhr. Ich spaziere den Boulevard hinunter, der von der Madeleine zur Oper führt. Allerhand Pariser Berühmtheiten begegnen mir. Aber die scheinen ja um die Wette zu laufen. Wohin gehen sie wohl? Diese Frage interessiert mich. Am besten, ich setze mich hier vor das Café und erkundige mich bei dem Kellner. Kellner. Bringen Sie mir ein helles. Sofort, Monsieur. Er macht einen gescheiten und diskreten Eindruck. Ich werde ihn fragen. Bitte sehr, Monsieur. Danke. Ach, Kellner. Monsieur? Wo gehen diese Leute alle hin? Wenn Monsieur sie täglich mal wieder vorbeigehen sehe wie ich, könnte er ebenso gut fragen, wo sie herkommen. Was ein und dasselbe sein muss, da sie täglich hier vorbeikommen. Ich sage mir, sie kommen wieder, weil sie nicht gefunden haben. Ich warte jetzt darauf, dass Monsieur mich fragt, was suchen Sie da, weil Monsieur dann sehen wird, was ich antworte. Also, was suchen Sie? Da Sie nirgends bleiben, kann es das Glück nicht sein. Monsieur mag mir glauben oder nicht, Sie suchen nämlich Ihre Persönlichkeit. Monsieur ist nicht von hier? Nein. Man merkt das übrigens. Jawohl, Ihre Persönlichkeit. Bei mir zum Beispiel, wie Sie mich da vor sich sehen, würden Sie doch schwören, ich sei Kellner. Nun, Monsieur, nein. Ich bin's nur aus Liebhaberei. Sie mögen's glauben oder nicht, ich habe ein Innenleben. Ich beobachte. Persönlichkeiten sind das einzig Interessante. Und dann die Beziehungen der Persönlichkeiten untereinander. Hier im Restaurant haben wir eine ausgezeichnete Einrichtung. Tische für 3 Personen. Ich werde Ihnen die Handhabung sogleich erklären. Sie werden doch bald speisen, nicht wahr? Es wird dann vorgestellt... Verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Ich bin noch ein wenig müde. Sie verstehen, wenn wir vielleicht nachher... Aber hören Sie doch, Monsieur, Tische für 3, das haben wir am bequemsten gefunden. Es kommen 3 Herren, man macht sie miteinander bekannt, wenn Sie es wünschen, natürlich. Denn in meinem Restaurant muss man, ehe man sich zu Tisch setzt, seinen Namen nennen, auch seinen Beruf. Umso schlimmer, wenn man sich irrt. Dann nimmt man Platz, das heißt ohne mich. Man plaudert wieder ohne mich. Aber ich stelle Beziehungen her. Ich höre zu, ich forsche aus. Ich leite die Unterhaltung. Gegen Ende der Mahlzeit kenne ich 3 Innenleben, 3 Persönlichkeiten. Sie wollen jetzt sicher wissen, was mir das einbringt. Gar nichts. Gar nichts. Es ist eben eine Liebhaberei, Beziehungen zu schaffen. Oh, nein, nein, nein, nicht etwa für mich. Es ist sozusagen ein absolutes Gratisunternehmen. Das sagt Ihnen nichts. Wie? Natürlich. Sie sind ein wenig müde. Ich weiß, aber das mit dem Gratisunternehmen erscheint mir außerordentlich. Lange habe ich gedacht, das sei es, was den Menschen vom Tier unterscheide. Eine Gratishandlung. Ich nannte den Menschen das Tier, das einer Gratishandlung fähig ist. Später habe ich dann allerdings das Gegenteil gedacht, dass er nämlich das einzige Wesen sei, das unfähig ist, etwas umsonst zu tun. Gratis, denken Sie doch, ohne Grund. Ich weiß ja schon, was Sie sagen wollen. Sagen wir also, ohne Beweggrund. Dazu ist der Mensch unfähig. Hier hat die Sache angefangen, mich aufzuregen. Immerfort fragte ich mich, warum tut er das, warum tut er jenes? Obwohl ich durchaus kein Determinist bin. Hierzu kann ich Ihnen jedoch eine Anekdote erzählen, das heißt, wenn Sie sie hören wollen. Oh, doch, doch. Fahren Sie nur fort. Ich habe einen Freund, Monsieur. Sie werden es nicht glauben. Der ist Millionär. Er ist auch intelligent. Er hat sich überlegt, eine Gratishandlung, wie das anfängt. Und verstehen Sie bitte, dass man darunter nicht etwa eine Handlung verstehen darf, die nichts einbringt. Denn sonst, eben gratis, eine Tat, die durch nichts begründet wird. Verstehen Sie, keinerlei Interesse, keinerlei Leidenschaft, nichts. Die uninteressierte Tat aus sich selbst geboren. Eine Tat ohne Zweck auch, also ohne Willen. Die freie Tat, die autochtone Tat. Was? Passen Sie gut auf. Mein Freund geht morgens auf die Straße, eine 500-Franc-Note in einem Briefumschlag in der Tasche, eine Ohrfeige in der Hand. Es handelt sich darum, jemanden zu finden, ohne ihn sich auszusuchen. Er lässt also auf der Straße sein Taschentuch fallen und zu dem, der es aufhebt, einem Gefällchen, sagt der Millionär: Verzeihen Sie, Monsieur, kennen Sie vielleicht jemand? Der andere: Jawohl, mehrere. Der Millionär: Dann, Monsieur, werden Sie wohl so freundlich sein, seinen Namen auf diesen Umschlag zu schreiben. Hier ist Feder, Tinte, Bleistift. Als gefälliger Mensch schreibt der andere: Darauf wollen Sie mir nun bitte erklären, Monsieur? Der Millionär antwortet: Es geschieht aus Prinzip. Dann, ich habe vergessen zu erwähnen, dass er sehr stark ist, klebt er ihm die Ohrfeige, die er in der Hand hatte, winkt einer Droschke und verschwindet. Verstehen Sie, 2 Gratishandlungen auf einen Schlag. Die 500-Franc-Note an eine Adresse geschickt, die er nicht gewählt, und jemand eine Ohrfeige gegeben, der sich selbst dazu bestimmt hatte, ein Taschentuch aufzuheben. Wenn das nicht gratis ist und die Beziehungen erst, ich wette, Sie sehen die Beziehungen noch nicht klar genug. Denn da die Handlung gratis ist, ist sie auch, wie wir hier sagen, reversibel. Der eine hat 500 Franc für eine Ohrfeige bekommen, der andere eine Ohrfeige für 500 Franc. Und weiter weiß man nichts. Einen klugen Freund haben Sie. Sie kennen ihn übrigens. Wenn Monsieur meine Mitteilung mit dem entsprechenden Vertrauen behandeln will, es war Zeus, der Bankier. Zeus? Aber Monsieur wird hungrig sein. Ich bitte Monsieur um Entschuldigung, man kommt so ins Plaudern. Darf ich Monsieurs Namen wenigstens wissen wegen der Vorstellung? Prometheus. Prometheus? Ach, ich habe doch gleich gesagt, Monsieur kann nicht von hier sein. Und was macht Monsieur? Nichts. Aber nein, nein, man braucht Monsieur doch nur anzusehen, um zu wissen, dass Monsieur sehr wohl etwas macht. Es ist so lange her. Umso schlimmer, umso schlimmer. Übrigens kann Monsieur ganz ruhig sein. Ich sage bei der Vorstellung wohl den Namen, wenn es gewünscht wird. Niemals jedoch den Beruf. Also bitte, Monsieur machte Streichhölzer. Streichhölzer? Nun, Monsieur macht ja keine Streichhölzer mehr. Aber was sonst? Ich muss doch etwas eintragen. Ich kann doch nicht einfach Prometheus hinschreiben und weiter nichts. Monsieur hat sicher irgendeine kleine Tätigkeit, eine Spezialität mit einem Wort. Was kann Monsieur? Ich kann wirklich nichts. Dann sagen wir also Literat. Wenn Monsieur jetzt bitte in den Saal sich begeben möchte, ja, ich kann hier draußen nicht servieren. Einen Tisch für drei. Glauben Sie, dass sich noch zwei Herren für meinen Tisch finden? Aber gewiss, Monsieur. Sie sind sogar schon hier. Wünschen Monsieur eine Vorstellung? Bitte sehr. Dann habe ich das Vergnügen, Damokles vorzustellen. Guten Tag, Monsieur. Prometheus. Prometheus. Entschuldigen Sie, Monsieur. Es kommt mir vor, als hätte ich den Namen schon mal... Oh, das ist ganz und gar unwichtig. Wenn ich den Herrn weiterhin vorstellen darf, Monsieur Kugles. Meine Herren, wenn ich angesichts dessen, dass man hier recht schlecht ist, trotzdem in dieses Restaurant gekommen bin, so einzig deshalb, um zu plaudern, um mir graust vor einsamen Mahlzeiten. Und das System der Tische für drei behagt mir. Ja, zu zweit könnte man ins Streiten geraten. Ja, eben. Monsieur... Damokles. Ach, richtig, Damokles, ja. Aber Sie... Monsieur... Prometheus. Prometheus, so ja. Sie machen einen etwas schweigsamen Eindruck. Ich kann nichts dafür. Ich darf also fortfahren? Ich bitte darum. Ja. Es ist meine Meinung, dass im Laufe einer Mahlzeit von einer Stunde drei Unbekannte sehr wohl Zeit haben, miteinander bekannt zu werden. Wenn Sie nicht zu viel essen, was hier leicht fällt. Ich will nicht behaupten, eine solche Unterhaltung sei unentbehrlich. Aber wenn sie Ihnen nicht passt, warum sind Sie denn dann angesichts dessen, dass man hier recht schlecht ist, in dieses Restaurant gekommen? Bitte? Ja. Da hätten Sie mich das vor einem Monat gefragt, Monsieur Kugles, hätte ich rein nichts antworten können. Aber nach dem, was letzten Monat passiert ist, hält von meinen früheren Ansichten keiner mehr stand. Ah, ja. Seit 30 Tagen fühle ich, dass ich ein außergewöhnliches Geschöpf bin. Ich führte vorher ein vollkommen alltägliches Leben und machte mir eine Pflicht aus der Formel, dem allergewöhnlichsten Menschen zu gleichen. Jetzt erkenne ich allerdings, dass ein ganz gewöhnlicher Mensch gar nicht existieren könnte. Und dass es vergeblicher Ehrgeiz ist, so sein zu wollen wie alle Welt. Denn alle Welt besteht aus lauter Einzelnen und kein Einzelner gleicht dem anderen. Nun, damals gab ich mir die größte Mühe, ich versuchte die genaue Mitte zu bestimmen. Ich ging täglich um 10 Uhr schlafen, ich schlief 8,5 Stunden, bei jeder meiner Handlungen trug ich Sorge, die Mehrheit, bei jedem meiner Gedanken die verbreitetste Meinung nachzuahmen. Ich brauche also darauf nicht weiter einzugehen. Ja. Eines Morgens jedoch stieß mir ein persönliches Abenteuer zu. Stellen Sie sich vor, ich erhielt eines Morgens einen Brief. Na ja, und? Im Umschlag selbst fand sich nichts, nicht eine Zeile, nicht ein Wort. Im Umschlag war nichts als eine Banknote von 500 Francs. Sagten Sie 500 Francs? Ja, das ist doch sonderbar, nicht wahr? Tja, allerdings. Ich überlegte. Niemand schuldete mir etwas. Ich erwarte auch nichts. Ich habe niemals um etwas gebeten. Die Gewohnheiten meiner regelmäßigen Lebensweise hinderten mich sogar am Wünschen. Ich dachte, zweifellos ist das ein Irrtum. Die Summe war für einen anderen gleichen Namens bestimmt. Also suchte ich im Adressbuch nach meinem Namensvetter, der vielleicht schon darauf wartete. Aber mein Name wird nur noch wenig getragen. Ich ersah aus dem riesenhaften Buch, dass er nur noch mich allein bezeichnet. Mein Unbehagen wuchs und seitdem drücken mich die 500 Francs täglich mehr. Ich möchte sie loswerden und weiß nicht wie. Denn schließlich, wenn jemand sie mir absichtlich gegeben hat, verdient er doch wenigstens meinen Dank. So gerne möchte ich dankbar sein. Aber ich weiß nicht wem. Ich hoffe nun auf einen neuen Zufall, der mich von meiner Plage erlöst. Tag und Nacht trage ich die Banknote bei mir. Ich bin an sie gekettet. Vorher war ich zwar banal, aber frei. Jetzt gehöre ich ihr. Dieses Abenteuer ist meine Bestimmung. Ich war irgendeiner. Jetzt bin ich jemand. Ach, würden Sie Damokles mir den Briefumschlag zeigen können? Aber gewiss, gewiss. Es sollte mich freuen, wenn Sie die Schrift erkennen würden. Guckt es bitte. Hier ist der Umschlag. Dachte ich mir's doch. Was? Ich bin es, der Ihre Adresse darauf geschrieben hat. Woher haben Sie denn meinen Namen gewusst? Ja, reiner Zufall. Das hat übrigens keine große Bedeutung in dieser Geschichte. Meine ist noch viel merkwürdiger als Ihre. Dulden Sie, dass ich Sie in wenigen Worten berichte. Ich habe keine große Beziehung auf dieser Welt. Vor dem, was ich Ihnen erzählen werde, war ich mir sogar überhaupt keiner bewusst. Ich kenne meine Eltern nicht und habe lange nach einem Grund zum Weiterleben gesucht. Ich bin auf die Straße gegangen, einen Fingerzeig von außen erflehend. Ich dachte, irgendein erster Anstoß müsse mein Geschick bestimmen. Denn selbst habe ich nichts aus mir gemacht, da ich von Natur zu gutmütig bin. Die erste Handlung, das wusste ich, würde mir Existenzberechtigung geben. Da ich von Natur, wie ich schon sagte, gutmütig bin, bestand diese Handlung darin, ein Taschentuch vom Boden aufzuheben. Der es hatte fallen lassen, war höchstens 3 Schritte weit gekommen. Ich hinter ihm her und es ihm überreicht. Er nahm es ohne Überraschung. Wie groß aber war meine, als er mir einen Briefumschlag hinhielt, eben den Sie da vor sich sehen. Wollen Sie bitte, sagte er lächelnd, eine Adresse darauf schreiben? Welche? Fragte ich. Die von irgendjemand. Und damit streckte er mir alles zum Schreiben Nötige hin. Da ich gar nicht den Wunsch hatte, mich einem äußeren Beweggrund zu entziehen, ergab ich mich. Der Name, den ich schrieb und der mir, ich weiß nicht wie, in den Sinn kam, war der eines Unbekannten. Dies getan, grüßte ich im Glauben, der Sache ledig zu sein und wollte mich schließlich entfernen, als ich eine fürchterliche Ohrfeige bekam. Ich weiß nicht, was aus meinem Ohrfeige wurde. Als ich wieder zu mir kam, war ich von einer Menschenmenge umgeben, alle sprachen durcheinander, einige hatten sich meiner bemächtigt und wollten mich in die nahegelegene Apotheke schleppen. Ich konnte mich ihrer Fürsorge nur durch die Behauptung entreißen, dass mir nichts wehtäte, obgleich ich aus der Nase blutete und der Unterkiefer mich grausam schmerzte. Ja, der geschwollenen Backe wegen musste ich 8 Tage das Zimmer hüten. Ich brachte sie mit Nachdenken zu. Warum hat er mir eine Ohrfeige gegeben? Ein Irrtum ohne Zweifel. Ich habe niemandem etwas getan. Niemand kann mir etwas Böses wünschen. Das Böse ist etwas, das man zurückgibt. Nun, so geben Sie die Ohrfeige zurück. Ja, wem denn? Meinem Angreifer? Der war stärker als ich. Oder soll ich sie Ihnen zurückgeben, Damokles? Ich muss aber doch bitten. Nein, nein, Sie glauben womöglich, dass Sie mir dann die Banknote zurückgeben müssten und sie gehört mir doch gar nicht. Sie sehen aber, wie heutzutage alles zusammenhängt und sich verwickelt, statt sich aufzuklären. Ja, so erfahre ich, dass Sie, Damokles, dank meiner Ohrfeige 500 Franc erhalten haben. Erlauben Sie? Sie sind gewiss glücklich zu erfahren, wem Sie Ihren Glückszufall verdanken. Aber guck... Ja, ich weiß. Sagen wir also nicht wem, sagen wir besser, wessen Leiden. Denn vergessen Sie nicht, dass Sie aus meiner Misere Gewinn gezogen aber haben. Aber guck... Bestreiten Sie nicht, ich bitte Sie darum. Es gibt eine Beziehung zwischen Ihrem Gewinn und meinem Schmerz. Noch weiß ich nicht welche, aber... Es gibt eine Beziehung. Aber Monsieur... Nennen Sie mich nicht Monsieur. Aber lieber Kogel. Sagen Sie einfach Kogel zu mir. Also noch einmal, mein guter Kogel... Nein, Damokles, Sie haben gut reden. Ich aber trage noch auf meiner Wange das Denkzeichen und ich werde Ihnen sogleich eine Narbe vorweisen. Das Dessert, mein Herr. Oh, entschuldigen Sie meine Unvorsichtigkeit, Monsieur Promiton. Nehmen Sie diese Serviette hier. Monsieur kann ganz beruhigt sein, es bleiben gewiss keine Flecken zurück. Ja, ja, es geht schon. Danke. Es geht schon. Sie haben sich noch gar nicht an unserem Gespräch beteiligt, Monsieur Prometheus. Ja, eben. Ja, meine Herren, was ich sagen könnte, hat so wenig zu tun mit... Bitte? Ich sehe da gar nicht wie... Wie? Sogar je mehr ich darüber nachdenke... Ja? Nein. Ich finde wahrhaftig nichts zu sagen. Jeder von Ihnen hat seine Geschichte, ich habe keine. Ich bin erst seit 2 Stunden in Paris. Nichts konnte mir noch zustoßen, außer Ihrer unschätzbaren Bekanntschaft, die mir ein Gefühl davon gibt, was eine Pariser Unterhaltung sein kann, wenn Sie von geistreichen Leuten... Oh, aber Monsieur Prometheus. Ja, aber vorher, bevor Sie hierher kamen... Da waren Sie doch irgendwo. Ja. Ja. Das gebe ich zu, aber ich wiederhole, es hat nicht das Mindeste zu tun. Das macht doch nichts. Ja, das macht gar nichts. Nein, wir sind doch hierher gekommen, um zu plaudern. Wir beide, Damokles und ich, haben unsere Geschichte schon ausgepackt. Ja, nur Sie tragen nichts bei. Sie hören nur zu. Das geht aber nicht. Schließlich, lieber Monsieur Prometheus, ist dieses Restaurant ein Ort zum Sprechen. Wenn Sie auch bisher noch nichts getan haben, so werden Sie doch sicher bald etwas tun. Welche Fähigkeiten besitzen Sie? Lassen Sie sehen, was an Ihnen besonders ist. Was haben Sie vor den anderen voraus Warum heißen Sie Prometheus? Was ich habe, meine Herren, ich habe einen Adler. Einen was? Wie bitte? Einen Adler. Einen Adler? Vielleicht auch einen Geier, man weiß noch nicht. Einen Adler? Einen Adler, sehr gut, ist das ausgezeichnet. Einen ist nicht zu fassen, wo denn? Adler, wo ist er denn? Sie legen also großen Wert darauf, ihn zu sehen? Oh ja, natürlich, wenn es nicht indiskret ist. Natürlich, wenn es nicht indiskret ist. Na dann. Adler, mein Adler. Das soll ein Adler sein? Ach du lieber Himmel! Sehen Sie sich den armseligen, zerzausten Vogel doch mal an! Das und ein Adler! Du lieber Himmel! Höchstens ein Gewissen! Vorsicht! Haltet ihn die Flügel fest! Aber so passt sie doch auf das Tier auf, Prometheus! Glauben Sie doch nicht, Monsieur, dass Ihr Adler etwas Besonderes ist. So einen Adler, will ich Ihnen verraten, haben wir im Grunde alle. Aber wir... Wir tragen ihn nicht in Paris. In Paris ist das sehr unangebracht, da stört der Adler. Sehen Sie doch, was er angerichtet hat. Die große Glasscheibe ist zerbrochen. Monsieur Kugels ist ein Auge ausgeschlagen worden. Und jetzt, Monsieur Prometheus, jetzt bieten Sie dem Vogel auch noch Ihre Leber an. Wenn Ihnen das Spaß macht, ihm Ihre Leber zu verfüttern, lassen Sie sich nicht stören. Aber ich kann Ihnen sagen, dass der Anblick äußerst peinlich ist. Verstecken Sie sich wenigstens, solange Sie es tun. Entschuldigen Sie mich, meine Herrschaften. Ach, ich bin untröstlich. Was soll ich tun? Man gibt den Adler einer Garderobe ab, Monsieur. Ach was, man dreht ihm den Hals um. Man verkauft ihn. Wozu sind denn die Zeitungsbüros da? Kellner! Kellner! Kellner! Kellner! Monsieur Damocles? Bringen Sie mir die Rechnung, schnell! Bitte sehr, hier ist sie schon. Drei Mittagessen komplett mit Unterhaltung, 30 Francs. Eine Glasscheibe, 450 Francs. Ein Glas Auge für Monsieur Kuklis, 3,5 Francs. Gut, gut. Nehmen Sie diese 500 Francs-Note und behalten Sie den Rest für sich. Meinen ergebensten Dank, Monsieur. Und auf Wiedersehen, Monsieur. Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass ich das fremde Geld los habe. Monsieur Prometheus. Ach, Kellner, Sie kommen mich besuchen. Wie glücklich bin ich, Sie zu sehen. Man hat mich in diesem elenden Turm gefangen gesetzt. Ich schmachte. Weiß nicht einmal, warum ich hier bin. Wessen beschuldigt man mich? Wissen Sie es nicht, Kellner, der Sie so vieles wissen? Wahrhaftig nein. Ich weiß nur das eine, dass dies hier ein Untersuchungsgefängnis ist. Wenn Sie dann verurteilt sind, dann werden Sie es ja erfahren. Nun, umso besser. Ich weiß immer gern Bescheid. Aber Sie kommen von draußen. Erzählen Sie, diese Kerkermauer schließt mich ab und ich erfahre nichts mehr. Vor allem, was machen Sie? Seit Ihrem Skandal so gut wie nichts mehr. Es kommt kein Mensch mehr in unser Restaurant. Man hat viel Zeit mit der Reparatur der Scheibe verloren. Das tut mir leid. Aber Damokles doch wenigstens. Er hat uns neulich so rasch verlassen. Ich habe ihm nicht lebewohl sagen können, was ich bedauere. Er schien ein so sanftmütiger Mensch zu sein, voll Anstand und Zartgefühl. Er trug seinen Schmerz so kunstlos vor und das rührte mich. War er wenigstens aufgeheitert, als er den Tisch verließ? Es hat nicht vorgehalten. Ich habe ihn am nächsten Tag wiedergesehen und seine Unruhe war eher noch schlimmer geworden. Er hat geweint, als ich mit ihm sprach. Vor allem regte er sich über den Gesundheitszustand von Kuklis auf. Geht es dem schlecht? Dem Kuklis? Oh nein. Eher möchte ich sagen, er sieht besser, seit er nur noch ein Auge hat. Er zeigt jedermann sein Glasauge und macht sich ein Glück daraus, dass man ihn bemitleidet. Sollten Sie ihn wiedersehen, so versäumen Sie nicht, ihm zu sagen, dass ihm sein neues Auge gut steht, dass er es nicht ohne Grazie trägt. Fügen Sie aber ja hinzu, dass er wohl sehr gelitten haben müsse. Er leidet also. Vielleicht deshalb, weil man es ihm nicht oft genug gesagt hat. Schon möglich. Ja, aber wenn es Kogles gut geht und er nicht einmal leidet, worüber regt sich dann Damokles auf? Darüber, dass Kogles eigentlich leiden müsste. Sie empfehlen mir doch gerade, Kogles zu sagen... Sagen ja, aber Damokles denkt es und das bringt ihn um. Was macht er sonst? Nichts, einzig damit beschäftigt er sich. Unter uns, der Mann spinnt. Er behauptet, ohne seine 500 Franc wäre Kogles nicht zum Krüppel geworden. Und Kogles? Er sagt das auch, aber er ist sehr reich geworden. Wie denn das? Das weiß ich nicht genau. In den Zeitungen ist er sehr beklagt worden. Man hat eine Sammlung für ihn veranstaltet. Und was macht er damit? Oh, der ist ein ganz Durchtriebener. Mit dem Geld der Kollekte will er ein Hospiz gründen. Ein Hospiz? Ja, ein kleines. Nur für Einäugige. Er hat sich zum Direktor ernannt. Ach was, Sie interessieren mich lebhaft. Ich hoffte es. Und was ist mit dem Millionär? Ach, der ist ein Drückeberger. Glauben Sie nur nicht, dass er sich um irgendetwas kümmert. Der macht's wie ich. Er beobachtet. Wenn es Ihnen Spaß macht, kann ich Sie vorstellen, wenn Sie hier heraus sind. Aber wann komme ich denn hier heraus? Haben Sie wirklich keine Vermutung, Kellner, warum man mich eingesperrt hat? Ich möchte nicht unhöflich gegen Sie sein, Monsieur Prometheus. Vielleicht weiß ich es doch. Nun, so sprechen Sie schon. Ich habe Sie angezeigt. Angezeigt? Um Himmels Willen, warum denn? Weil Sie Streichholzfabrikant ohne Lizenz sind. Aber leben Sie wohl, es wird spät. Erstaunlich, wie schnell einem mit Ihnen die Zeit vergeht. Was wollen Sie, Damokles? Unsere Standpunkte sind entgegengesetzt. Glauben Sie? Ich möchte aber nichts lieber, als mich mit Ihnen einigen. Das sagen Sie so, denken dabei aber nur an sich. Und Sie hören mir nicht einmal zu. Sagen Sie doch etwas, wenn Sie etwas wissen. Sie behaupten ja alles besser zu wissen. Oh weh, Kogles, jetzt werden Sie mir böse. Sagen Sie mir doch nur um Himmels Willen, was ich tun soll. Vor allem nichts mehr für mich, ich bitte Sie darum. Sie haben mir schon ein Glasauge gemacht, Damokles. In Ermangelung eines Besseren. Jawohl, nachdem Sie mich blind geschlagen haben. Aber ich doch nicht, lieber Kogles. Sie konnten sie auch bezahlen, dank meiner Ohrfeige. Kogles, begraben wir das vor. Das würde Ihnen so passen. Das wollte ich ja gar nicht sagen. Was wollen Sie denn sagen? Los, sprechen Sie doch. Sie hören mich ja nicht an. Weil ich schon weiß, was Sie sagen wollen. Da. Sehen Sie sich das Plakat an, Damokles. Nanu, heute Abend 8 Uhr im Saal der neuen Monde, der befreite Prometheus spricht von seinem Adler. Um 8 Uhr wird der Adler gezeigt, der einige Runden fliegt. Um 9 Uhr wird zugunsten des Asils von Kogles vom Kellner gesammelt. Das muss man sich ansehen. Wieso ist Prometheus wieder frei? Ich denke, man hat ihn verurteilt. Nein, sein Adler hat ihn befreit. Ach was? Sein Adler? Ja. Wie ging das vor sich? Sie wissen, dass der Adler ziemlich heruntergekommen war. Grau, hässlich und verkümmert erschien er eines Abends auch in Prometheus' Gefängniszelle. Prometheus weinte vor Mitleid und gab ihm von seiner Leber zu fressen. Am nächsten Tag schon hatte der Vogel 3 neue Federn. Prometheus war glücklich und strömte über vor Zärtlichkeit. Sein Adler wollte stark und schön sein. Und Prometheus war schon im Voraus in die Schönheit des Adlers verliebt. Er gab ihn in einem fort zu fressen. Und so kam es, dass der Adler groß und kräftig wurde. Prometheus aber abmagerte. Und eines Tages? Eines Tages erklärte der Adler dem überraschten Prometheus, ihn mitnehmen zu wollen. Und Prometheus ließ sich entführen. Ja. Sehr interessant, sehr interessant. Ich werde heute Abend mit Ihnen gehen, mein Kogles. Meine Herren, da ich mir nicht einbilden kann, Sie durch meine Worte zu interessieren, habe ich vorsichtshalber diesen Adler mitgebracht. Nach jeder langweiligen Stelle meiner Rede wird er freundlicherweise ein paar Runden für uns fliegen. Ich habe auch obszöne Fotografien sowie Raketen bei mir. In den ernsteren Momenten meiner Rede werde ich Sorge tragen, das Publikum damit zu zerstreuen. Ich erhoffe also, meine Herren, einige Aufmerksamkeit. Wenn ich erkläre, man muss einen Adler haben. Warum? Könnten Sie rufen, warum? Und ich würde antworten, ich liebe den Menschen nicht, Ich liebe das, was ihn verschlingt. Was aber verschlingt den Menschen? Sein Adler. Man muss also, meine Herren, einen Adler haben. Meine Herren, ich sehe, dass ich Sie langweile. Einige von Ihnen gähnen schon. Ich lasse ein paar unpassende Fotografien umgehen. Sie werden die zum Stillsitzen veranlassen, die meine Rede langweilt, was mir erlauben wird, fortzufahren. Meine Herren, ich habe meinen Adler nicht immer gekannt. Das veranlasst mich zu der Schlussfolgerung, dass Sie, meine Herren, auch alle einen haben. Wie gesagt, ich war meines Adlers nicht immer gewahr. Vor ihm war ich unbewusst und schön, glücklich und nackt, ohne es zu wissen. Wunderbare Tage. Und plötzlich eines Tages sagte man mir, du sollst dich um die Menschen kümmern. Aber das hieß, Mitleid mit ihnen zu haben. Sie waren sehr wenig aufgeklärt. Nun, ich gab ihnen das Feuer. Und von da ab hatte ich meinen Adler. An jenem Tage wurde ich meiner Nacktheit gewahr. Entschuldigung, wir haben Faden verloren. Damokles, haben Sie das gehört? Was, mein lieber Kokles? Prometheus' großartige Rede. Ach so. Ich bin noch ganz hingerissen. Ich musste früher weg. Sind die Raketen wirklich losgegangen? Es hat einen Heidenkrach gegeben. Der Adler ist von einer Ecke des Saales in die andere geflogen. Hörte gar nicht mehr auf. Prometheus auch nicht. Was wollte Prometheus denn mit seinem Adler? Er erklärte den Anwesenden, jeder müsse seinen Adler haben. Darauf stürmische Warumrufe, Sie können sich das ja vorstellen. Prometheus erklärte, ich liebe den Menschen nicht, ich liebe das, was ihn verschlingt. Was aber verschlingt den Menschen? Sein Adler. Man muss also, meine Herren, so sagte Prometheus, einen Adler haben. Pfeifen und Johlen war die Antwort aller Zuhörer. Und da ließ er die ersten Raketen los und auch die Obszönfotos machten die Runde. Da wurde es ruhiger. Die meisten hörten gar nicht mehr zu, aber Prometheus ließ sich nicht stören. Dann fing er von seiner Streichholzfabrik an und erzählte allen, wie das mit der Feuererfindung war. Aus Liebe zum Menschen, so sagte Prometheus, habe ich ihnen das Feuer geschenkt. Mit meinem Feuer, so erklärte er, erhellte ich ihre Nacht. Ja, ich schenkte ihnen das Bewusstsein ihrer Existenz. Und so ahnte ich nicht, dass ich in jedem Menschen schon das Adlerei hineingetragen hatte. Haben das die Leute denn begriffen? Ich sagte ja schon, keiner hat zugehört. Als er dann seinen Adler fragte, warum der bei ihm sei und warum jeder seinen Adler haben müsste, blieb der Adler stumm. Stumm? Stumm. Völlig stumm. Nur die Leute blieben nicht stumm. Das Gelächter und Gejohle nahm kein Ende. Vergeblich suchte Prometheus bei unserer Geschichte mit der Ohrfeige, Sie wissen ja, anzuknüpfen. Keiner hörte ihm mehr zu. Schließlich stanken die krachenden Raketen dermaßen, dass alles schreiend und schimpfend den Saal verließ. Auf Prometheus achtete kein Mensch mehr. Traurig stand er mit seinem Adler auf dem Rednerpult. Immer wieder stammelte er vor sich hin. Meine Herren, man muss seinen Adler lieben, ihn lieben, damit er schön wird, so stammelte er. Denn weil er schön wird, müsst ihr euren Adler lieben. Ja, also mich hat das sehr beeindruckt. Sehr beeindruckt, sehr beeindruckt. Adlerei. Das verschlingt den Menschen? Ja, ja, ja. Ich liebe das Adlerei. Ach, ja? Mein Adlerei. Kellner, Sie sind's. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Sie können unbesorgt sein, ich hege keinen Groll mehr gegen Sie, ich bin nicht nachtragend. Nein, nein, es handelt sich nicht um mich, es handelt sich um ihn. Sie wissen doch, dass es ihm schlecht geht. Wem? Damokles, sogar sehr schlecht. Beim Herauskommen aus Ihrem Vortrag hat er das gefangen. Was denn? Die Ärzte sind sich noch nicht einig, diese Krankheit ist so selten. Sie sprechen von einer Schrumpfung der Säule. Welcher Säule? Der Wirbelsäule. Wenn nicht ein Wunder geschieht, kann das Übel nur noch schlimmer werden. Ich versichere Sie, er ist sehr herunter. Gehen Sie oft zu ihm? Ich? Alle Tage. Er macht sich um Kokles Sorgen. Ich bringe ihm Nachricht von ihm. Warum geht er nicht selbst? Kokles? Ach, der ist zu beschäftigt. Ihre Rede, ja, wissen Sie denn das wirklich nicht, hat gewaltigen Eindruck auf ihn gemacht. Er spricht nur noch von Hingabe und verbringt seine ganze Zeit damit, in allen Straßen eine neue Ohrfeige zu suchen, die irgendeinem neuen Damokles Geld einbringen könnte. Vergeblich bietet er die andere Wange dar. Abgesehen davon, es ist nicht angenehm, Damokles zu besuchen. Sein Schlafzimmer ist dunkel, eng und niedrig, von 18 Haien verpestet. Seit 2 Tagen hat der Unglückliche nichts mehr zu sich genommen. Die meiste Zeit deliriert er. Nachts waren wir zu dritt bei ihm, aber er wirft sich derart im Bett herum, dass wir nicht schlafen können. Ich sollte ihn trotzdem einmal besuchen. Sie können es einfacher haben, Prometheus. Sie haben ein Rundfunkgerät, nicht wahr? Ach ja, ja, bitte. Ich stelle es einmal an, ja? Wenn er deliriert, kennt er keinen Menschen. Aber man kann ihn ganz gut hören. Hast einen abscheulichen 500 Francs, wäre ich gerne losgeworden. Aber wohin damit? Auf die Sparkasse? Da ist der Arme. Aber da wäre ja alles noch schlimmer Das Schicksal geworden. Seiner Banknote quält ihn. Hören Sie. Dazu kam noch die Folter, dass ich der Ohrfeige eines anderen diese 500 Francs verdankte. Eines Tages treffe ich Sie, wie Sie wissen, im Restaurant. Jetzt spricht er von Ihnen. Der Adler zerbricht eine Glasscheibe, zerschlägt das Auge des Kokles. Gerettet. Gratis, zufällig. Gott gewollt, lasse ich meine Summe in eine Lücke der Ereignisse gleiten. Keine Schuld mehr. Gerettet. Ach, meine Herrschaften, welch ein Irrtum. Ich für meinen Teil habe mich entschieden, daran zu sterben. Und jetzt plagt es mich am meisten, dass ich diese Schuld weitergegeben habe. Dir, Kokles. Kokles, dein Auge gehört dir nicht, da mir die Summe nicht gehörte, womit ich es dir verschafft habe. Meine Verzweiflung ist unerträglich. Ich mache im Wahn damit Gaben an andere, an Kokles, die milde Gabe eines Auges. Es gehört dir aber noch gar nicht, Kokles. Gib das Auge wieder her. Aber wem? Wem? Wem denn? Wem denn? Ich kann das nicht mehr aushalten, Kellner. Wem? Wem denn? Entschuldigen Sie, es ist zu schrecklich. Sie sollten den Millionär benachrichtigen. Das tue ich ja schon jeden Tag. Wenn Damokles wüsste, wo die 500 Frank hergeben, würde er genesen. Das sage ich meinem Freund, dem Millionär, immer wieder, aber er lehnt ab. Er besteht auf seinem Inkognito. Und mir ist jetzt auch klar geworden, dass nicht Damokles ihn interessiert, sondern dessen Krankheit. Sie wollten mich Ihrem Freund doch einmal vorstellen. Sofort, wenn Sie es wünschen. Ach, bitte folgen Sie mir. Ich werde fragen. Nicht wahr? Sie sind sehr reich. Ich bin viel reicher, als ihr euch vorstellen könnt. Du gehörst mir, er gehört mir, alles gehört mir. Sie halten mich für einen Bankier. Ich bin etwas ganz anderes. Mein Wirken in Paris ist zwar verborgen, aber darum nicht minder beträchtlich. Es ist verborgen, weil ich es nicht weiterverfolge. Ja, ich besitze vor allem Initiative. Ich lanciere. Ist die Angelegenheit einmal lanciert, lasse ich sie laufen. Ich rühre nicht mehr daran. Nicht wahr? Ihre Handlungen sind gratis. Ich allein. Der allein, dessen Vermögen unendlich ist, kann mit absoluter Uneigennützigkeit handeln. Der Mensch nicht. Daher meine Liebe zum Spiel. Nicht zum Gewinn. Verstehen Sie mich? Zum Spiel. Was könnte ich gewinnen, was ich nicht schon vorher besäße? Selbst Zeit. Wissen Sie, wie alt ich bin? Monsieur sieht fast noch jung aus. Unterbrechen Sie mich doch nicht, Prometheus. Ja, ich habe die Spielleidenschaft. Mein Spiel besteht darin, den Menschen zu leihen. Ich leihe, aber es geschieht zum Spiel. Ich leihe, aber à fond perdu. Ich leihe, aber mit der Miene des Gebers. Ich experimentiere. Was ich den Menschen leihe, was ich in die Menschen pflanze, sehe ich dann mit Vergnügen wachsen. Der Mensch wäre ohne das so leer. Ich möchte Ihnen da meine letzten Erfahrungen erzählen. Sie werden mir dann bei der Beobachtung behilflich sein. Ich bin auf die Straße gegangen, ein Mittel suchend, um den einen unter einer Gabe leiden zu lassen, die ich einem anderen zu machen gedachte. Eine Ohrfeige und eine Banknote von 500 Franken genügten mir dazu. Dem einen die Ohrfeige, dem anderen das Geld. Ist das klar? Weniger klar ist die Art des Gebens. Ich kenne Sie. Wie denn? Sie kennen Sie? Ich habe Damokles und Kokles getroffen. Von Ihnen wollte ich gerade mit Ihnen sprechen. Damokles sucht Sie und ruft nach Ihnen. Er beunruhigt sich. Er ist krank. Um der Barmherzigkeit willen zeigen Sie sich ihm oder geben Sie sich wenigstens zu erkennen. Monsieur, brechen wir ab. Ich habe von niemand Ratschläge zu empfangen. Aber der Unglückliche stirbt in der Verzweiflung. Ich kann ja verstehen, dass Sie ihn töten, da Sie nun einmal Vergnügen daran finden. Aber lassen Sie ihn wenigstens wissen, wer ihn tötet, damit er darin Ruhe findet. Ich will mein Prestige nicht verlieren. Monsieur, verzeihen Sie mir. Entschuldigen Sie eine indiskrete Frage. Oh, zeigen Sie ihn mir. Ich bitte Sie. Ich sähe ihn so gern. Was? Ihren Adler. Aber ich habe keinen Adler, Monsieur. Keinen Adler? Er hat keinen Adler. Aber... Nicht die Spur. Die Adler kommt doch von mir. Wissen Sie auch, was man sagt? Was sagt man denn? Dass Sie der liebe Gott sind. Ich habe davon gehört. Der Tag neigt sich zu Ende, der Morgen beginnt. Damokles ist tot. Sein Ende erschüttert mich, Kokles. Ist es denn wahr, dass mein Vortrag die Ursache seiner Krankheit gewesen ist? Na, ich möchte das nicht behaupten, aber ich weiß immerhin, dass ihn sehr aufregte, was Sie von unserem Adler sagten. Ich war doch so fest überzeugt. Deshalb haben Sie ihn auch überzeugt, Prometheus. Ihre Rede war sehr lebhaft. Ich meinte, man höre mir nicht zu. Daher bestand ich darauf, hätte ich gewusst, dass er zuhörte. Was hätten Sie dann gesagt? Dasselbe. Na also. Jetzt würde ich es nicht mehr sagen. Sind Sie denn nicht mehr überzeugt? Damokles war es zu sehr. Ich habe jetzt andere Ideen über meinen Adler. Wo ist denn Ihr Adler eigentlich? Fürchten Sie nichts, Kokles. Ich habe ein Auge auf ihn. Also leben Sie wohl, Prometheus. Ich lege jetzt Trauer an. Wann sehen wir uns wieder? Nun, bei der Beerdigung vermutlich. Ich werde dort sprechen. Sehr schön. Ich habe etwas gut zu machen. Bitte, bitte. Meine Herren, freundliche Zuhörer, die Worte der Schrift, die meiner heutigen kurzen Ansprache zugrunde liegen, sind folgende. Lasset die Toten begraben. Wir werden uns also mit Damokles nicht mehr beschäftigen. Als ich Sie das letzte Mal versammelt sah, waren Sie gekommen, um mich von meinem Adler sprechen zu hören. Damokles ist daran gestorben. Immerhin verdanke ich es ihm, oder vielmehr seinem Tode, dass ich nun meinen Adler töten konnte. Hierzu eine Anekdote. Nehmen wir an, ich hätte nichts gesagt. Im Anfang war Tityros. Und Tityros langweilt sich so allein und ganz von Sumpf umgeben. Ich setze ihm eine Idee in den Kopf und ein Samenkorn in den Sumpf da vor ihm. Und die Idee ist das Korn. Und das Korn ist die Idee. Das Korn keime und werde zur Pflanze. Tityros kniet abends und morgens vor sie hin und dankt Gott, dass er sie ihm gegeben hat. Pflanze wachse, und da sie mächtig wurzelt, hat sie bald die Erde in ihrem Umkreis trockengelegt. Tityros bekommt festen Boden, um seine Füße darauf zu setzen, sein Haupt darauf zu legen, um und das Werk seiner Hände zu festigen. Das Gewächs ist eine Eiche. Sie wächst so gewaltig, dass bald das Werk seiner Hände nicht mehr genügt. So nimmt er sich einen Jäter, einen Pflüger, einen Bewässerer, einen Ausputzer, einen Beschneider, einen Ausschneider, einen Abrauper sowie etliche Pflücker, um die Ernte der zugleich zahlreichen und mannigfachen Früchte einzuholen. Aber wie ist das mit den Lohnzahlungen, Titius? Das muss doch irgendwie geregelt werden. Und so braucht Titius einen Zahlmeister, der sich bald mit einem Kassierer in die Verwaltung des Vermögens teilt. Das wächst wie die Eiche. Zwischen mir, dem Abrauber und dem Ausschneider sind Unstimmigkeiten entstanden. Wir wissen nicht, wo unsere Grenzen sind. Das muss doch irgendwie geregelt werden. Titius sieht die Notwendigkeit eines Schiedsrichters ein, der wiederum sich mit zwei Advokaten pro und contra versorgt. Dazu ein Sekretär, der alle Urteile aufzeichnet. Und da man sie nur aufzeichnet, um für die Zukunft Unterlagen zu besitzen, gibt es einen Verwalter. Indessen steigen nach und nach Häuser aus dem Boden auf. Es wird eine Straßenpolizei nötig und Aufseher gegen ihre Verstöße. Titius wird eines Tages krank und lässt sich einen Arzt kommen. Sie sollten sich eine Frau nehmen, Titius. Sie sind mit Beschäftigungen überlastet und werden ernstlich krank? Fühlen Sie sich eigentlich der ganzen Sache noch gewachsen? An Ihrer Stelle würde ich mir einen Beigeordneten wählen. Was dazu führt, dass man Titius zum Bürgermeister ernennt. Aber vergessen Sie nicht, einige Festtage einzurichten, Titius. Das Volk braucht Vergnügen. Aber Vergnügen sind teuer. Und da keiner viel Geld hat, beginnt Titius, um allen leihen zu können, von jedem Einzelnen Steuern zu erheben. Das menschliche Streben ist kultivierbar. Titius sieht man seine Wohnung möblieren, tapezieren und einrichten. Neben seinem Zimmer lässt er sich ein Zimmer für die Interessen der Nation bauen. Die beiden Zimmer haben einen gemeinsamen Eingang. Man hat so den Eindruck, die Interessen seien die gleichen. Aber wegen dieses gemeinsamen Eingangs, der beide Zimmer mit derselben Luft versorgt, können die beiden Kamine nicht gleichzeitig ziehen. Wenn man in dem einen Feuer macht, gibt es Rauch in dem anderen. An jenen Tagen, an denen er Feuer machen will, gewöhnt sich Titius also daran, sein Fenster zu öffnen. Oh! Das ist Angelika, die Bücherverleiherin einer wandernden Leihbibliothek. Titius hat bei mir ein Abonnement genommen. Ach so, fast vergaß ich zu erzählen. Da Titius alles schützt und gleichzeitig an der Fortpflanzung der Arten arbeitet, spazieren jetzt die Schnecken in Fülle durch die Alleen seines Gartens. Aus Furcht, einen zu zertreten, weiß er nicht mehr, wohin er seinen Fuß setzen soll, und er hat sich schließlich damit abgefunden, nur noch selten auszugehen. Deshalb das Abonnement bei der Leihbibliothek bei Angelika. Wir verbringen jeden dritten Abend zusammen. Auf diese Weise lernt Titius Metaphysik, Algebra und die Lehre von der göttlichen Weltregierung. Außerdem pflegen wir mit Erfolg verschiedene schöne Künste. Ich zum Beispiel habe eine besondere Vorliebe für Musik. Titius mietet einen Flügel, auf dem er für Angelika komponiert. Was ist denn? Warum spielst du nicht weiter? Da haben wir's. Titius sagt zu ihr, ich kann nicht mehr. Die vielen Beschäftigungen bringen mich um. Ich spüre die Abnützung. Diese gemeinsamen Verantwortlichkeiten steigern meine Gewissensbisse. Wenn sie zunehmen, nehme ich ab. Was tun? Wenn wir fortgingen? Ich kann ja nicht. Ich habe meine Eiche, sagt Titius. Wenn du sie ließest? Eine Eiche lassen, wo denkst du hin? Ist sie nicht bald groß genug, um allein weiterzuwachsen? Ich bin aber doch daran gebunden. Und dann mach dich los. Und wenig später lächelt Titius, wittert, reist mit der Kasse und Angelika ab und geht gegen Ende des Tages mit ihr den Boulevard hinunter, der von der Madeleine zur Oper führt. An diesem Abend ist der Anblick des Boulevards seltsam. Man fühlt, dass etwas Unerhörtes, etwas Feierliches in der Luft liegt. Sieh mal, Titius, diese Menschenmenge. Worauf wartet sie? Zweifellos, auf der sorgfältig freigehaltenen Straße wird etwas entlangkommen. Aber was? Mit knapper Not bekommen die beiden einen Tisch vor einem Restaurant. Titius fragt den Kellner, worauf wartet man? Woher kommt denn, Monsieur? Weiß Monsieur nicht, dass man Melibeus erwartet? Zwischen 5 und 6 Uhr kommt er vorbei. Da horchen Sie. Es scheint mir, als höre man schon seine Flöte. Oh, wie ergreifend ist das. Nu, er hat ja gar nichts an. Oh, wie reizend er ist. Tityrus findet das gar nicht. Meribeus sieht Angelika und bleibt wie angewurzelt stehen. Oh, wie schön ist er. Wie schmal und beweglich sind seine Hüften. Und sein Flötenspiel ist anbetungswürdig. Fragen Sie ihn doch, wo er hingeht. Wo gehen Sie hin? Fragt Tityrus. Euromam. Was sagt er? Das verstehen Sie doch nicht, liebe Freundin. Na, aber Sie erklären mir es. Romam. Urbem quam dicunt Romam. Oh, wie entzückend das ist, was er sagt. Was heißt es denn? Meine liebe Angelika, antwortet Tityrus, ich versichere Sie, es ist weiter gar nicht entzückend. Es heißt einfach, dass er nach Rom geht. Rom? Oh, ich möchte so gerne Rom sehen. Aber Angelika, ruft Tityrus erschrocken, Angelika! Zu spät. Angelika ist mit Meribeus verschwunden. Hören Sie die entfesselte Menge? Wenige Augenblicke später erscheinen die Abendblätter, werden von rasender Neugierde wie von einem Wirbelsturm entführt und man erfährt, dass die Frau, die mitgegangen, Angelika war und dass Meribeus jemand Nacktes gewesen, seit er nach Italien ging. Die Neugierde ist verflogen, die Menge verläuft sich wie freies Wasser, die großen Boulevards leeren sich und Tityrus findet sich allein und ganz von Sümpfen umgeben. Meine Herren, ich bin glücklich, dass meine Geschichte Ihnen Vergnügen macht. Seit dem Tod des Damokles habe ich das Geheimnis des Lachens entdeckt. Meine Herren, ich bin mit meiner Begräbnisrede zu Ende. Lasset die Toten begraben und begeben wir uns rasch zum Essen. Verzeihen Sie mir, Prometheus, Ihre Erzählung war zwar reizend, Sie hat uns gut unterhalten, aber der Zusammenhang ist mir nicht ganz klar. Hätten Sie mehr verstanden, Kokles, hätten Sie nicht so gelacht. Suchen Sie doch nicht allzu viel tieferen Sinn dahinter. Ich habe Sie vor allem unterhalten wollen und bin glücklich, dass es mir gelungen ist. Ja, das ist Ihnen gelungen. War ich Sie nicht schuldig? Ich hatte Sie doch das letzte Mal derart gelangweilt. Oh. Ach, Prometheus, wo fahren wir eigentlich hin? In Ihr Restaurant, Kellner, wenn Sie nichts dagegen haben. Zur Erinnerung an unser erstes Zusammentreffen. Ja, aber wir fahren doch eben daran vorbei. Oh, halten Sie, Chauffeur. Ich habe es gar nicht wiedererkannt. Die Glasscheibe ist neu. Ja, ach, natürlich. Die Glasscheibe ist neu. Ich vergaß ja, dass mein Adler... Ja. Beruhigen Sie sich, er wird nichts mehr anstellen. So, es ist also wahr, was Sie gesagt haben? Was denn? Dass Sie ihn getötet haben? Und dass wir ihn verspeisen werden. Was? Was? Zweifeln Sie daran, Kokles? Ja. Haben Sie mich denn nicht angesehen? Habe ich zu seiner Zeit zu lachen gewagt? War ich nicht furchtbar mager? Ja, sicher. Ja. Er hat mich lange genug aufgefressen. Ich finde, ich bin jetzt an der Reihe. Zu Tisch, los! Zu Tisch, meine Herren. Kellner, servieren Sie nicht. Nehmen Sie als letztes Andenken an ihn den Platz von Damokles ein. Dankeschön, Prometheus. Der Adler war also zu gar nichts nütze. Sagen Sie das nicht, Kokles. Sein Fleisch nährt uns. Als ich ihn befragte, antwortete er nicht. Doch esse ich ihn ohne Groll, denn hätte er mir weniger wehgetan, wäre er weniger fett. Weniger fett wäre er weniger köstlich gewesen. Ja, und was bleibt nun von seiner ganzen Schönheit? Oh, ich habe alle Federn aufbewahrt. Der schlecht gefesselte Prometheus. Hörspiel nach der Erzählung Le Prométhée mal enchaîné von André Gide. Aus dem Französischen von Maria Schäfer-Rümelin. Besetzung: Prometheus Kurt Lieck, Kellner Erwin Klitsch, Damokles, Arthur Menz, Kokles, Alexander Hegart, der Millionär, Monsieur Zeus, Horst Beilke, ferner wirkten mit Margot Müller, Ernst Sladek, Friedrich von Bülow und Kurt Ebbinghaus. Hörspielbearbeitung Helmut F. Hilke. Komposition Karl Tschucker. Regie Gerd Beermann. Produktion Südwestfunk 1951.